zona Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im November, willkommen im Radio. Guten Morgen Barcelona, guten Morgen Katalonien, guten Morgen Welt. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 4. November. 2017. Wir senden jetzt wie jeden Samstag 2 Stunden von hier, aus dem unruhigen Herzen einer durchgedrehten Stadt, aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real auf 91.4 FM bei Contrabanda. Daniel Viglietti ist tot. Wer war Daniel Viglietti, werden sich manche Hörerinnen und Hörer fragen. Daniel Viglietti war einer der bedeutendsten Sänger, Gitarristen und Songwriter Lateinamerikas. Der 1939 in Uruguay geborene Musiker starb am Montag überraschend im Alter von 78 Jahren während einer Operation. Freund und Weggefährten nahmen am Donnerstag in Montevideo mit einer Totenwache im Teatro Solís Abschied von dem bekanntesten Liedermacher des Landes. Sein letztes Konzert hatte Daniel Viglietti am Freitag in der Stadt Las Piedras, dem vor 50 Jahren auf Befehl der CIA ermordeten argentinisch-kubanischen Revolutionär Che Guevara, gewidmet. Konsequent bis zum Ende kommentierte der linke Soziologe und Politiker Gustavo Leal den unerwartet zum Abschiedskonzert gewordenen Auftritt. Im Februar übrigens hatte Viglietti auf der Festveranstaltung zum 70. Geburtstag der Tageszeitung Junge Welt mit seinem langjährigen Freund, dem Schauspieler Rolf Becker, und anderen auf der Bühne gestanden. Künstler in aller Welt äußerten nach dem Tod des Musikers und Aktivisten ihren Respekt vor dessen Werk und Wirken. Viele stellten ihn auf eine Ebene mit Pablo Neruda. Am 21. Oktober 1993 gab Viglietti zusammen mit dem Schriftsteller Mario Benedetti im Teatro Gran Rex in Buenos Aires ein Konzert, das nannten sie A Dos Voces, zu 2 Stimmen. Als Hommage an diesen großen Liedermacher der spanischen Sprache und des südamerikanischen Exils möchte ich jetzt ein Lied vorstellen dem Niemandslandpublikum, das heißt Monteador, de Árbol a Árbol. Der Text ist ein Gedicht von Mario Benedetti und die Musik dazu spielt und die Stimme dazu gibt Herr Daniel Viglietti. Hacha y hacha por el monteador. Hacha y hacha por el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. tala de costa o caroa, ¿cuál bajará? Tembetarí o arrayán, ¿cuál volteará? ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Vesfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California? Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Canta que canta el acero sin compasión, como chilla la chicharra, calienta el sol. ¿Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana? Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. ¿Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche? Hacha y hacha por el monte, el monteador. El coronilla temblando se derrumbó. Daniel Viglietti war einer der bekanntesten Vertreter des uruguayischen Canto Popular und ebenfalls an der Entwicklung des Nueva Canción beteiligt, dem neuen politischen Lied aus Argentinien, Chile und Uruguay, das vor einem halben Jahrhundert in ganz Lateinamerika populär wurde. Zu dessen Interpreten gehörten etwa der Kubaner Silvio Rodríguez wie auch der Chilene Víctor Jara. Der als der Sänger der linken Tupamaro-Guerilla geltende Daniel Viglietti wurde 1972 in Uruguay verhaftet. Sein Gefährte Víctor Jara im September 1973 nach dem faschistischen Putsch in Chile von den Schergen der antikommunistischen Junta zu Tode gefoltert. Viglietti blieb dessen Schicksal erspart. Nach einer internationalen Solidaritätskampagne kam er frei und konnte das Land gerade noch verlassen, bevor die Militärs im Juni 1973 das Parlament auflösten. Der Sänger floh erst nach Argentinien und dann nach Paris. Der Live-Mitschnitt eines seiner ersten Konzerte in Frankreich nach der Freilassung enthielt Stücke wie Nuestra Bandera, unsere Fahne und Por todo Chile. Für das ganze Chile, die zu Hymnen seiner Generation revolutionärer Linker wurden. 1974 und 1980 trat Viglietti beim Festival des politischen Liedes in der Hauptstadt der DDR auf. In einem Interview mit der Jungen Welt sagte er 2010, wir wurden eine Zeit lang sehr oft als Protestsänger bezeichnet, womit man uns irgendwie einordnen wollte. Aber diese Bezeichnung war auch eine Art Ghetto. Ich singe Lieder, die zum Kampf auffordern. Zum Kampf für die eigene Identität und für die Freiheit. Ich beschreibe meine Lieder gern als menschlich. Kurz vor Ende der 12-jährigen Militärdiktatur konnte der Musiker 1984 in seine Heimat zurückkehren, wo er in den letzten Jahren auch Radio- und Fernsehprogramme moderierte. Daniel Viglietti bezeichnete sich selbst als Gebarist, nannte eines seiner bekanntesten Alben Lieder für den neuen Menschen, Canciones para el Hombre Nuevo von 1968. Die Großveranstaltung auf dem Platz der Revolution in Havanna, auf der Fidel Castro 1967 den Tod Che Guevaras verkündete, beschrieb er mit den Sätzen: Es war eine gewaltige, plötzliche Stille. Die lauteste Ruhe, die man sich vorstellen kann. Kritikern des Revolutionärs trat er bis zuletzt entschieden entgegen. Der Guevarismus war kein Scheitern, sondern eine Phase im Labyrinth der Geschichte, sagte er im März gegenüber der jungen Welt und mahnte: Wir müssen immer den Blick auf den Horizont richten. Wer ein Foto von mir machen möchte, dem sage ich, am liebsten wäre mir eins, auf dem ich mit der Gitarre in der Hand zum Horizont schaue. Contaba que esta era la canción con la que se había introducido, se había vinculado originariamente con nuestro país. Patricio, cuando en el año 61, hace bastante tiempo, sí, en el 61, cuando yo escribo esta canción, yo ya llevaba unos 4 años de camino como cantor, y puede sorprender un poco esa relación temática con lo indígena, con las poblaciones originarias, porque en Uruguay el exterminio fue brutal, ¿verdad? Uh-huh. Frente a grupos indígenas, etnias indígenas que no alcanzaron tampoco. Anlässlich des 12. Oktober, dem Tag der Conquista, der in Südamerika als Tag der Eroberung begangen wird, aber meistens in Trauer, gab Mario Benedetti vor wenigen Monaten ein Interview zum Thema Ausrottung der indigenen Bevölkerung in Südamerika. De expresar esa búsqueda de lo indígena, dar la mano, ayudar a la causa indígena e ir descubriendo en el paso del tiempo, son muchas décadas desde que hice la canción, ir descubriendo que son los indígenas los que nos dan la mano a nosotros, los que no lo somos. Nos dan la mano de sus luchas, de su afirmación de identidad. Sabemos de todas las resistencias. Aquí, por ejemplo, en Chile. Mario Benedetti und Daniel Viglietti. Daniel Viglietti bezeichnete sich also als Gebarist. Zum Ausklang dieses kleinen Beitrags möchte ich Ihnen ein Lied darbieten, sehr verehrtes Niemandslandpublikum, das heißt El Diablo en el Paraíso, der Teufel im Paradies. Los geht's. Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Wundervolles, kraftvolles Thema von Daniel Viglietti, gesungen, um die Verschwundenen zu ehren, die vielen Tausende von Verschwundenen in den Militärdiktaturen in Südamerika. Wir trauern um einen großen Menschen, um einen großen Kämpfer, der nicht mit dem Gewehr umgehen wollte, aber der mit der Gitarre gekämpft hat. Daniel Viglietti. Und hier ein Gruß aus Chile. Desde Concepción, Chile, un saludo a la hermosa Radio Contrabanda 94.1 de Barcelona. Programa Niemands Land, que fomenta la amistad entre los pueblos. Contrabanda 91.4. Es hat geregnet heute Nacht, es war eine regnerische Nacht und auch an diesem Morgen sind die Straßen hier im Zentrum von Barcelona noch nass. Und wir hoffen, dass es weiter regnen wird, damit die Kanalisation einmal richtig durchgespült wird, damit die Felder nass werden, die Stauseen sich wieder aufladen und die Wälder wieder ergrünen, beziehungsweise nicht so knochentrocken sind, damit in jedem Moment irgendein Verrückter eine Zigarettenkippe wegwirft und dann Waldbrände entstehen. Wir begrüßen Sie, meine Damen und Herren, zu einem neuen Niemandsland. Wir sind schon fast eine halbe Stunde dabei. Falls Sie sich erst jetzt dazugeschaltet haben, willkommen. Wir haben verschiedene Grüße diese Woche bekommen. Wir hatten gerade einen aus Chile und dann habe ich noch einen aus der Dominikanischen Republik bekommen von einem Freund. Hören wir mal, was der uns erzählt. Der grüßt. Desde República Dominicana saludamos a Radio Contrabanda 91.4, Niemandsland de la amistad entre los pueblos. Das war unser Freund Jorge aus der Dominikanischen Republik. Wir grüßen zurück. Und aus dem Pashtunengebiet, das sind die sogenannten Tribal Areas, an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan, erreicht uns ebenfalls ein Gruß von einem Freund. Ming da radio kontra banda yonavi khalsa lor bande FM Barcelona na khabariku ming da tarpa dera dera manana. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 53. Teil. Die Besiegten. Der Geisterzug. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas de Tuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Franco, Franco, Franco. Im Lager Le Vernet in der Nähe von Toulouse, also im nicht von den Deutschen besetzten Teil Vichy-Frankreichs gelegen, waren seit 1939 als feindlich eingestufte Ausländer und Franzosen interniert worden. Kommunisten, Juden, Italiener, Elsässer, Weißrussen, Bolschewiki. Inhaftiert waren die Schriftsteller Arthur Köstler und Leon Feuchtwanger, die Kommunisten Hermann Axen, Franz Dahlem oder Bruno Frey. Insgesamt waren 1944 etwa 40.000 Häftlinge aus 58 Nationen im Lager interniert. Dann überstürzten sich die Ereignisse. Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie. Am 15. Juni besetzten die Deutschen das Lager und schafften die noch Arbeitsfähigen fort. Am 30. Juni wurde das Lager aufgelöst. Für die restlichen 403 Gefangenen, zumeist Alte und Kranke, begann eine qualvolle Odyssee bei brütender Hitze in einem Viehwaggon. Sie sollten ins Lager Dachau gebracht werden. Mit Überlebenden dieses Geisterzuges hat der Politiker und Jurist Gerhard Böckel gesprochen und ein Buch dazu publiziert. Fliegerangriffe der Alliierten erschwerten den Transport. Dazu saß der Zug wegen zerstörter Bahnanlagen immer wieder fest. In Bordeaux wurden 150 weitere Häftlinge in den Geisterzug gezwängt. Eine von ihnen war René Lacoute. Zu überleben, das war mein Kampf, Minute für Minute, so erinnert sich die heute fast 100 Jahre alte Dame. Sie war Mitglied der Résistance und wurde am 14. Juni 1944 von der Gestapo verhaftet. Eine Nachbarin hatte sie denunziert. René fand sich zunächst im berüchtigten Fort du A in Bordeaux wieder, das die deutschen Besatzer inzwischen von den Franzosen übernommen hatten. René wurde gefoltert, sollte Freunde verraten. Da habe ich das unvorstellbar Böse kennengelernt, resümiert sie. Dann wurde sie zum Geisterzug transportiert, wo ihr die Gefangenen fiebrig und verstört entgegenblickten. Als der Zug wegen einer zerstörten Brücke die Rhône bei Avignon nicht überqueren konnte, mussten die inzwischen 700 Gefangenen durch die glühend heißen Weinfelder 14 Kilometer nach Sorsch marschieren. Am 25. August 1944 erreichte der Zug schließlich Dachau. Übrig geblieben waren 473 männliche und 63 weibliche Häftlinge. Die restlichen waren vor Erschöpfung gestorben oder erschossen worden, bei den Luftangriffen ums Leben gekommen oder hatten fliehen können. René Lacoute wurde ins Lager Ravensbrück weitertransportiert, musste später für die Firma Siemens schuften, wurde durch den berühmten schwedischen Rote Kreuz-Transport gerettet und kehrte schließlich in ihre Heimatstadt Bordeaux zurück. Besonders bitter. In Frankreich schlugen ihr Misstrauen, Unverständnis und Ablehnung entgegen. Uns hat niemand verstanden, noch schlimmer, man glaubte uns nicht, klagt sie. Erst spät konnte sie über ihre Erlebnisse sprechen. Ich verlas einen Artikel aus der Zeitschrift Damals, das Magazin für Geschichte, Ausgabe 8, 2017. Eine Niemandsland-Produktion, 2017. Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuh, oder ob wir erkennen und zu Schuhen Drähte drehen, dass du das tut nichts dazu. Ob wir können präsidieren oder müssen Akten schmieren ohne Rast und ohne Ruhe. Ob wir just Kollegia lesen oder aber binden Besen, das tut nichts dazu. Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß, wir schreiten immer unserem Ziele zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir rüstig und geschäftig, wo es gilt zu wirken kräftig, immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's schon im Schlafe schenken, das tut was dazu. Drum, ihr Bürger, drum, ihr Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 53. Teil. Die Transition. Der Schritt ins Freie. No pasarán. Pasaremos. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro. Am 20. November 1975, 8 Wochen nach den letzten Exekutionen, starb Franco. Er war 83 Jahre alt und hatte fast 4 Jahrzehnte lang regiert. Die Masse der Spanier besaß keine Erinnerung mehr an die Zeit vor Franco und keine Vorstellung von der Zukunft. Für die Anhänger des Caudillo, und davon gab es trotz allem noch Millionen, brach eine Welt zusammen. Hunderttausende zogen 2 Tage und 2 Nächte lang an dem aufgebahrten Leichnam im königlichen Schloss von Madrid vorbei. Über der Hauptstadt Spaniens lag eine gespenstische Stille. Das Land hielt den Atem an. Es war die Sekunde der Zeitenwende, der Augenblick der Unentschiedenheit zwischen Ebbe und Flut. Alle wussten, dass eine Epoche zu Ende war. Niemand wusste, was kommen würde. Das neue Kapitel begann mit einem Schauspiel, das vielen Spaniern höchst unwirklich erschien. Im Parlament, den Cortes, wurde Juan Carlos zum König von Spanien proklamiert. Ungläubig standen ein paar tausend Madrileños am Straßenrand Spalier und winkten dem jungen Mann in Generalsuniform zu. Und zaghaft, als sei es noch immer verboten, mischte sich in den höflichen Applaus ein Ruf aus ferner Vergangenheit. Viva el Rey! Es lebe der König! Selbst unter den politischen Auguren Madrids gab es nur wenige, die Juan Carlos dem Ersten eine Chance gaben. Alle Erfahrungen der Geschichte sprachen gegen ihn. Es gab kein Beispiel für eine gelungene Restauration in diesem Jahrhundert der Revolutionen. Spanien hatte die ungeliebte und glanzlose Monarchie 1931 abgeschüttelt und als König Alfons XIII., der Großvater von Juan Carlos, damals das Land verließ, weinte ihm niemand eine Träne nach. Musik Juan Carlos wurde im italienischen Exil geboren. Dass er auf den verwaisten Thron zurückkehren konnte, ist vor allem das Werk seines Vaters, Don Juan, der nach dem Tod Alfons des 13. Chef des Hauses wurde. Don Juan war von englischem Demokratieverständnis geprägt. Er war in Großbritannien erzogen worden und hatte in der britischen Marine gedient. Er machte nie einen Hehl aus seiner tiefen Abneigung gegen Franco. Jahrzehntelang weigerte er sich, spanischen Boden zu betreten. Aber er wollte die Monarchie wiederherstellen, wenn nicht für sich, dann für seinen Sohn. Er konnte dieses Ziel jedoch nur mit Franco und nicht gegen ihn erreichen. 1948 trafen sich der Bourbonenchef und der Diktator auf ihren Hochseejachten vor der Küste von San Sebastian. Franco lehnte zwar die Rückkehr Don Juans auf den Thron brüsk ab, stellte aber in Aussicht, dass dessen Sohn einmal an die Spitze des Staates treten könne, vorausgesetzt, er werde unter Francos Aufsicht erzogen. So kam Juan Carlos im Alter von 10 Jahren erstmals nach Spanien. Es war keine sehr fröhliche Jugend. Er wuchs in strengen spanischen Internaten auf, absolvierte anschließend die Militärakademie von Zaragoza und durchlief die 3 Waffengattungen als Offizier. Man sah ihn im Cockpit von Hubschraubern und Kampfflugzeugen, in Panzern und auf Schnellbooten, immer etwas linkig, immer etwas gequält lächelnd. Er heiratete Sophie, die Schwester des griechischen Königs Konstantin, der bald darauf gestürzt wurde und als Flüchtling vor dem spanischen Schwager stand. 1969 wurde Juan Carlos offiziell zum zukünftigen Staatschef proklamiert. Franco richtete ihm ein kleines Palais in unmittelbarer Nähe des Pardo-Palastes ein, wo er den jungen Mann ständig unter Kontrolle hatte. Er war über jeden Besuch informiert, den Juan Carlos empfing. Doch er hatte wohl keinen Grund zum Misstrauen. Nie hörte man von Juan Carlos ein Wort, das ihm als Opposition gegen den Caudillo ausgelegt werden konnte. Von diesem Mann, der den Treueeid auf Franco abgelegt hatte, erwartete niemand, dass er bereit und fähig war, das Land von den Fesseln der Diktatur zu befreien. Doch er tat es, zur Überraschung von Freund und Feind. Dass Spanien innerhalb von 2 Jahren ohne große Erschütterungen eine 40-jährige Gewaltherrschaft liquidieren und zur parlamentarischen Demokratie zurückkehren konnte, ist in erster Linie das Verdienst des Königs. Das erste Signal gab Juan Carlos schon in seiner Thronrede, als Franco noch aufgebahrt in Madrid lag. »Eine freie Gesellschaft«, sagte er, »erfordert die Beteiligung aller Bürger.« Dieser Satz enthielt in jedem Wort eine Absage an die Vergangenheit. Behutsam, aber entschlossen, leitete der König den Cambio, den Systemwechsel, ein. Erleichtert wurde ihm der Schritt allerdings dadurch, dass niemand, nicht einmal die Kommunisten, die Krone in Frage stellte. Denn alle fürchteten das Vakuum nach dem Tod des Diktators. Die Rechte fürchtete die Rache der Linken und die Linke fürchtete nicht so sehr wie das Chaos, das dem Militär erneut den Vorwand für einen Putsch liefern konnte. So erschien die Monarchie beiden Lagern plötzlich als die beste aller Lösungen. Auf paradoxe Weise hatte die Zeit eine Frage erledigt, die die Nation einst auf Leben und Tod entzweit hatte. Die alten Gegensätze hatten an Bedeutung verloren. Monarchie oder Republik, das regte niemanden mehr auf. Diktatur oder Demokratie, das war jetzt die Frage. Auch die gesellschaftlichen Fronten hatten sich geändert. Alte Gräben waren von der Zeit eingeebnet, neue aufgerissen worden. Spanien hatte sich aus einem feudalistischen, klerikalen Agrarland zu einem der führenden Industriestaaten der Welt entwickelt. Nicht mehr Kirche und Adel prägten diese Gesellschaft, wenngleich sie in Spanien noch immer mehr Einfluss besaßen als in irgendeinem anderen Land Europas, sondern die neue Klasse der Technokraten und Wirtschaftsmanager. Diese Klasse, ohne festen politischen Standort, karrieresüchtig und opportunistisch, aber äußerst effizient in ihren Jobs, war eng mit dem Regime verflochten, aber sie verachtete es aus ganzem Herzen. In Francos starrer Polizeimentalität sah die neue spanische Managerklasse das größte Hindernis zu einer fortschrittlichen Entwicklung Spaniens. Prototyp dieser Generation war Adolfo Suárez, den der König 1976 zum Ministerpräsidenten ernannte, ein Mann des Regimes, der das Regime entthronte. Er war einst Generalsekretär der Nationalen Bewegung und Chef des staatlichen Rundfunks und Fernsehens gewesen. Aber kein Vertreter der Linken hätte den Polizeistaat schneller und geräuschloser demontieren können. In engem Kontakt mit dem König, mit dem er persönlich befreundet war, hob Suarez die schlimmsten Repressionsgesetze auf, stellte die Pressefreiheit wieder her, ließ Streikrecht und Gewerkschaften zu, legalisierte die politischen Parteien, einschließlich der Kommunisten, und öffnete durch ein Referendum den Weg zur Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie. Es war eine Revolution mit Samthandschuhen, ein Meisterstück des Machiavellismus. Im Juni 1977 fanden die ersten freien Wahlen seit 41 Jahren in Spanien statt. Über dem Land lag die Erinnerung an 1936, als Volksfront und Nationale gegeneinander antraten, beide zur offenen Revolte entschlossen, wenn die andere Seite siegen sollte. Aber die Parteien, die diesmal vor die Wähler traten, hatten kaum noch etwas mit den Kräften zu tun, die sich damals zum Bürgerkrieg rüsteten. Jetzt erst zeigte sich, wie tief sich Spanien geändert hatte. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 53. Teil. Eine Niemandslandproduktion 2017. Herbsttag. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Veränderung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern. Thank you. Niemandsland. Dramatische Dinge sind geschehen hier in der katalanischen Hauptstadt, hier in Katalonien und hier im, ja, ach so demokratischen Spanien. Was vor wenigen Wochen und Monaten noch unvorstellbar erschien, ist passiert. Warum? Weil Populisten es auch hier geschafft haben, die Menschen mit nicht haltbaren Versprechen zu ködern, aufeinander zu hetzen und in einen Zustand maximaler Erregung zu versetzen. Nun wird Katalonien abhängiger denn je. Abhängiger denn je von Madrid. So wird es am Ende dieser Schmierenkomödie nur Verlierer geben. Das meint Herr Marc Dugge in einem Kommentar aus dem ARD-Studio in Madrid. Es ist einfach passiert, wie die Wahl von Trump, wie der Brexit, wie das Wahlergebnis der AfD. Jetzt haben Populisten auch in Katalonien einen Sieg errungen. Auch hier haben Politiker den Menschen riesige Versprechungen gemacht, die sie nicht halten können. Auch hier haben sie mit Lügen oder Halbwahrheiten geködert. Auch hier haben sie die Gesellschaft gespalten. Auch hier richten sie einen Schaden an, den kommende Generationen ausbaden müssen. Sicher, die Republik Katalonien, die da ausgerufen wurde, existiert nur auf dem Papier. Sie ist ein hohles Versprechen. Sie hat nicht einmal 3 Stunden gedauert. Da hatte die Rajoy-Regierung Puigdemont und seine Minister schon abgesetzt. Die Abgeordneten, die die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet haben, wussten natürlich, dass das geschehen würde. Wieder einmal haben in Barcelona Parlamentarier Theater gespielt. Nur etwas mehr als die Hälfte der Abgeordneten wollte bei dieser Vorstellung dabei sein. Der Rest hatte schon vorher aus Protest den Saal verlassen. Es war der vorerst letzte Akt einer Schmierenkomödie, bei der viele Zuschauer zum Schluss nur noch fassungslos zusehen konnten. Was bleibt, ist Traurigkeit. Zum Beispiel bei jenen Spaniern und Spanierinnen, die sehen müssen, wie ihre Fahne von den Rathäusern gerissen wird. Die sich bewusst werden, wie viele Katalanen mit dem Projekt Spanien nichts mehr anfangen können. Oft eher aus emotionalen als aus rationalen Gründen. Die spanische Regierung wusste, dass in katalanischen Schulen, Medien und Bürgerinitiativen viele kräftig damit beschäftigt waren, Separatisten heranzuziehen und eine Nation zu schmieden, deren Haupteigenschaft vor allem darin besteht, nicht zu Spanien zu gehören. Wegen der weitreichenden Autonomien, gerade bei Bildung und Kultur, blieb der spanischen Regierung nicht viel anderes übrig, als dem zuzusehen. Und doch hat sie es versäumt, der großen Erzählung der Separatisten etwas entgegenzusetzen. Das rächt sich jetzt. Viele, gerade junge Menschen in Katalonien, sind zutiefst davon überzeugt, keine Spanier zu sein, auf keinen Fall. Mehr noch, sie sind sogar stolz darauf, kein Spanier zu sein. Traurig werden aber schon bald auch die werden, die heute noch die Unabhängigkeit feiern. Ihre Republik Katalonien wird so nicht kommen. Formal hat sie sowieso nie existiert. Es ist geradezu tragisch. Statt mehr Freiheiten durch die Unabhängigkeit von Spanien zu bekommen, wie es sich so viele Katalanen erträumt haben, werden sie ab jetzt eng an der Leine geführt. Die Autonomierechte Kataloniens sind eingeschränkt. Keiner weiß, wie lange das dauern wird. Offiziell heißt es bis zum 21. Dezember, bis nach den Neuwahlen, aber, wer weiß. Rajoy blieb zum Schluss nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu gehen. Carles Puigdemont hat ihm zuletzt keine andere Wahl gelassen. Ihm droht jetzt Haft. Der Präsident der Regionalregierung Kataloniens im Gefängnis, auch das hat sich bis vor kurzem keiner vorstellen können. Viel Spott und Häme hat es gegeben, nachdem der abgesetzte Präsident der Regionalregierung, hier der Generalitat, sich nach Brüssel abgesetzt hat. Er ist abgehauen, er versteckt sich in Brüssel, heißt es hier spöttisch. Er jammert der Presse in Brüssel etwas vor, wie brutal und gemein er hier für seine politischen Ideen verfolgt werde. Das ist schon an sich eine sehr starke Nummer, so etwas zu machen. Das ist auch eine Missachtung seiner Anhänger und all derer Leute, die er nun 2 Jahre lang wirklich aufgepeitscht hat. Aber es ist passiert, sie sind geflohen. Und er will vorerst nicht nach Spanien zurückkehren, aber die Meldung, die uns gestern Abend schon erreichte, die spanische Justiz hat einen Haftbefehl, einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Puigdemont soll verhaftet und nach Spanien verbracht werden. Im Katastrophenblock werden wir zu diesem Thema noch ein bisschen mehr bringen. Vielleicht bis dahin noch ein Lied. Wir wissen ja, die Gruppe Laibach, die spielen wir hier recht gerne. Die war ja vor ein paar Wochen in Nordkorea. Und wer die Gruppe ein bisschen kennt und kennt ein bisschen ihren subtilen Hintergrund, diesen Faschismus-Parodie-Hintergrund, der weiß, was diese Gruppe alles so drauf hat. Sie tragen gerne Militärklamotten, sie verkleiden sich gerne als Militärs, sie führen das Publikum in eine irre Trance hinein, sie gaukeln dem Publikum das vor, was Pop auch ist. Pop hat die Dimension des Führerstaats und den wollen sie in ihren Liedern sichtbar machen und parodieren auch faschistische Rituale. Die Gruppe Laibach, das Spiel ist aus. Letzte Woche hatten wir die Elektroniknummer, heute kommt die Originalnummer. Kein Remix. Remerciement surtout au Presse-Club pour accueillir cette conférence de presse. Je vous remercie à tous vous. Je ne sais pas si vous vous entendez bien, mais... Alors, on va commencer à nouveau. D'accord. Excuse-moi, s'il vous plaît. Je vais commencer mes mots pour faire un remerciement clair au Presse-Club pour la conférence de presse. Això és Niemands Land. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 4. November 2017. Hier beginnen die katastrophenkommentierten Nachrichten vom heutigen Tage. Beginnen wir mit einer Nachricht zum Thema Schutzsuchende in Deutschland. 1,6 Millionen Menschen suchen Schutz in Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat genau nachgerechnet. Jetzt kommt man auf die Zahl 1,6 Millionen Menschen, die suchen in Deutschland Schutz. Rund die Hälfte kommt aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Fast zwei Drittel sind Männer. Bislang gab es nur ungenaue Zahlen darüber, wie viele Menschen in Deutschland Schutz suchen. Nun hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden also erstmals eine belastbare Statistik veröffentlicht. 1,6 Millionen. Damit hält sich etwa jeder sechste Ausländer, 16%, aus humanitären Gründen in der Bundesrepublik auf. Die Zahl dieser Menschen stieg innerhalb von zwei Jahren um 851.000 bzw. 113%. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Grundlage für die Berechnungen sind die Erhebungen des Ausländerzentralregisters von Ende 2014 bis Ende 2016. Etwa die Hälfte der Schutzsuchenden kommt aus drei Ländern, Syrien, Afghanistan und dem Irak. Fast zwei Drittel sind Männer. Als betroffen gelten Asylsuchende, deren Verfahren läuft, sowie abgelehnte Asylbewerber, die noch nicht ausgereist sind oder abgeschoben wurden. Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention sind subsidiär. Schutzberechtigte gehören auch dazu. 392.000 Ausländer seien in der Statistik allerdings nicht berücksichtigt worden, weil sie sich nicht eindeutig in Deutschland aufhalten bzw. weil sich nicht eindeutig bestimmen ließ, ob sie aus humanitären Gründen in Deutschland sind. Bei 158.000 Flüchtlingen wurde der Antrag auf Asyl abgelehnt. Sie sind damit grundsätzlich ausreisepflichtig, aber bei drei Vierteln von ihnen, 118.000, war diese Ausreisepflicht aufgrund einer Duldung vorübergehend ausgesetzt. In den ostdeutschen Bundesländern stieg die Zahl der Schutzsuchenden von 2014 bis Ende 2016 um 153%. Und damit deutlich stärker als in Westdeutschland, einschließlich Berlin, mit einem Plus von 107%. Allerdings fiel der Anstieg in Ostdeutschland viel höher aus, weil dort im Jahr 2014 anteilig sehr viel weniger Schutzsuchende registriert waren. Den größten prozentualen Zuwachs gab es demnach binnen zweier Jahre in Brandenburg, plus 180%, den niedrigsten in Hamburg, plus 73%. In absoluten Zahlen lebten 2016 die meisten Schutzsuchenden in Nordrhein-Westfalen. Das waren immerhin 429.000, die wenigsten in Bremen, 23.000 Personen. Der Anteil der Schutzsuchenden an allen Ausländern war in Sachsen-Anhalt mit 37% am höchsten und in Bayern mit 11% am niedrigsten. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Samstag. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Belgien prüft Haftbefehl gegen Puigdemont. Ein spanisches Gericht hatte den nach Brüssel geflohenen katalanischen Ex-Präsidenten am Abend zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. In Barcelona protestierten erneut Unabhängigkeitsbefürworter gegen das Vorgehen der Justiz. Fast 600 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Die Menschen waren vor Libyen in Seenot geraten. Sie gingen in Italien an Land. Unter den Flüchtlingen waren auch 20 schwangere Frauen und 90 unbegleitete Kinder. Bei der Rettungsaktion sind trotz aller Bemühungen mehrere Menschen ertrunken. Reaktionen auf schwierige Jamaika-Sondierungen. FDP-Vize Kubicki hat dem ZDF alle an den Gesprächen beteiligten Parteien zu Einigungswillen und Kompromissbereitschaft aufgerufen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles warf den Unterhändlern von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Passauer Neuen Presse Orientierungslosigkeit vor. US-Behörden veröffentlichen Klimareport. Darin wird festgestellt, dass der Klimawandel zum größten Teil vom Menschen verursacht wird. Das Weiße Haus ließ den Bericht passieren, obwohl das Ergebnis im Widerspruch zur Position von Präsident Trump steht. Trump legt auf seiner ersten Asienreise Zwischenstopp in Hawaii ein. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Pearl Harbor gedachte der US-Präsident der Gefallenen des japanischen Angriffs im Dezember 1941. Morgen wird Trump in Japan erwartet. Und das Wetter heute vor allem im Südosten und in der Mitte regional länger neblig, sonst oft Sonnenschein mit wenigen Wolken. Am Abend im Westen erste Regentropfen, Höchstwerte 10 bis 19 Grad. Weitere Meldungen. New York. Etwa 15 Millionen Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren sind nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF weltweit schon einmal zum Sex oder zu anderen sexuellen Handlungen gezwungen worden. Nur 1% der Mädchen, die sexuelle Gewalt erfahren hätten, suchte nach eigener Aussage professionelle Hilfe. Das teilte UNICEF am Dienstag mit. Die Schätzungen beziehen sich auf Daten, die zwischen 2005 und 2016 in 50 Ländern erhoben wurden, in denen 46% der Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren weltweit leben. Puigdemont will also in Belgien bleiben. Brüssel, der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte Präsident der katalanischen Generalitat, Carles Puigdemont, wird nach den Worten seines Anwalts auf absehbare Zeit nicht nach Spanien zurückkehren. Das Verfassungsgericht in Madrid hat Puigdemont und 13 weitere Mitglieder von Regierung und Parlamentspräsidium für Donnerstag und Freitag vorgeladen. Die sind erschienen und einige von ihnen sind dann natürlich auch sofort ins Gefängnis gewandert. Es geht um den Vorwurf der Rebellion. Untersuchungshaft wurde angeordnet. Nachdem die Internetseiten der katalanischen Regierung am Dienstag gesperrt wurden, sind sie nun unter der Adresse exili.eu wieder zu erreichen. Die Spiegelung wurde offenbar schon Anfang Oktober vorgenommen. Aktuelle Informationen waren am Mittwoch aber noch nicht auf dieser Seite zu finden. Eine absolut beunruhigende Nachricht erreicht uns von der UN. Laut UN ist die 2-Grad-Schwelle bald überschritten. Die Menschheit hat nur noch 12 Jahre Zeit. Ab 2030 müssten die Emissionen auf Null sinken. Leider wäre das unrealistisch und teuer. Die Menschheit hatte Anfang 2017 noch ein Restguthaben für den Erhalt der Atmosphäre von 800 Milliarden Tonnen CO2. Das sind 800 Gigatonnen. Werden mehr Treibhausgase emittiert, lässt sich die Erderwärmung nicht mehr auf 2 Grad begrenzen. Derzeit liegen die globalen Emissionen jedoch bei 52 Gigatonnen pro Jahr. Dank dem Pariser Klimaabkommen werden sie bis zum Jahr 2030 immerhin nur auf 53 Gigatonnen ansteigen. Dann sind aber bereits über 80% der verbleibenden CO2-Budgets aufgebraucht. Um das in Paris festgeschriebene 2-Grad-Ziel zu erreichen, müssten die Emissionen nach 2030 also extrem schnell auf Null sinken. Das ist unrealistisch und wäre extrem teuer. Die Menschheit muss daher jetzt ihre Emissionen deutlich schneller senken, als dies die nationalen Klimapläne des Pariser Abkommens vorsehen. Wir tun bei weitem nicht genug, sagt Erik Solheim, Chef des UN-Umweltprogramms UNEP, bei der Vorstellung eines Berichts zum Klimawandel. Statt auf 53 Gigatonnen zu steigen, müssten die Emissionen bis zum Jahr 2030 auf 42 Gigatonnen fallen. Oder anders. In den nächsten 12 Jahren müssen die globalen Emissionen um 20% sinken, wenn die Klimakatastrophe verhindert werden soll. Das ist nicht nur machbar, sondern auch bezahlbar, wie der UNEP-Bericht zeigt. Zentral ist eine Reduktion des Kohleverbrauchs. Zwischen 80% und 90% der weltweiten Kohlereserven müssen laut Bericht im Boden bleiben. Bei Öl 35% und Gas 50% liegt dieser Wert deutlich niedriger. Folglich sollten keine neuen Kohlemeiler mehr genehmigt und bestehende möglichst schnell stillgelegt werden. Erreichen lässt sich dies mit einem CO2-Mindestpreis oder einem Ausstiegsgesetz. Maßnahmen, die die Grünen in den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin fordern. Um die Lücke von 11 Gigatonnen zu schließen, reicht ein weitgehender Kohleausstieg bis 2030 nicht aus. Zusätzlich erforderlich sind der Ausbau von Solar- und Windenergie, energieeffiziente Haushaltsgeräte und Autos sowie ein Ende der Entwaldung sowie die Wiederaufforstung geeigneter Flächen. Für dringende Fälle steht Ihnen unser. Mit diesen 6 Maßnahmen ließen sich die Emissionen bis 2030 um 15 bis 22 Gigatonnen reduzieren, rechnet der Bericht vor, und zwar mit bescheidenen Kosten und bewährten Politikansätzen. Indem wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energien reduzieren, bauen wir inklusivere und robustere Volkswirtschaften, das sagt Solheim. In dieser Woche übrigens begann eine neue Runde der Klimaverhandlungen in Bonn. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. In Barcelona sind am Abend rund 20.000 Befürworter der Unabhängigkeit auf die Straße gegangen. Sie protestierten vor dem katalanischen Parlament gegen die Inhaftierung von 8 ehemaligen Mitgliedern der abgesetzten Regionalregierung und gegen den europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont. Allerdings waren es weitaus weniger Demonstranten als sonst. Die Proteste verliefen friedlich. Für nächste Woche haben die Gewerkschaften einen Generalstreik in Katalonien angekündigt. Es ist eine kleine Gewerkschaft, die diesen Generalstreik angekündigt hat. Und wir wissen alle, es handelt sich um einen politischen Generalstreik, der nach der spanischen Verfassung verboten ist. Und der muss nun eingekleidet werden als Arbeitskampfstreik. Und da hat man nun ein Modell erfunden, das sagt, wir sind gegen die Arbeitsmarktreform. Wir streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Und damit wäre dieser Streik zumindest formell erlaubt, legal, legitim. Aber die großen Mehrheitsgewerkschaften haben sich zu dem Thema bis jetzt zumindest, bis jetzt Samstagvormittag, 11:15 noch nicht geäußert. Die Generalitat und die abgesetzte Puigdemont-Regierung hatte ja am 3. Oktober schon einmal einen politischen Streik provoziert. In ganz Katalonien hatte die Anhänger des Separatismus aufgefordert zu streiken an den Unis, die Streikkomitees mobilisiert, es wurden Straßen gesperrt, viele, viele Läden und Firmen haben dicht gemacht. Und so etwas soll sich nun bis zu den Wahlen am 21. Dezember wahrscheinlich sehr oft wiederholen, wenn es nach dem Willen der Separatisten geht. Tief in der Sauna. Ein Kommentar zu Puigdemonts Flucht aus Katalonien, Carles Go Home. Da heißt es, mit seiner Flucht nach Belgien schadet Carles Puigdemont der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und hilft seinen Widersachern in Madrid. Dabei würde er seiner Sache sogar dienen, wenn er sich einem Prozess stellt. Eins muss man Carles Puigdemont lassen. Er weiß, das öffentliche Interesse auf sich und sein Anliegen zu lenken. Der Unabhängigkeitskampf der katalanischen Independentistas war bis vor kurzem außerhalb Spaniens nur für Politfreaks ein Thema. Aber seit dem Abspaltungsreferendum widmet die Weltpresse seit Wochen ihre Titelseiten den Separatisten, allen voran Puigdemont selbst. Sogar nach seiner Absetzung als Chef der Regionalregierung beherrscht Puigdemont die Schlagzeilen. Mit seiner dubiosen Reise über Marseille nach Belgien zusammen mit 5 Ex-Kabinettsmitgliedern. Es dürfte lange her sein, dass der Brüsseler Presseclub so vollgepackt war wie am vergangenen Dienstag dieser Woche. Kameraleute und Fotografen mussten auf Tische steigen, um noch Bilder des Politikers inmitten der Menschenmasse zu erhaschen. Schukai, Nachrichten aktuell. Doch mit der neuesten Wolte schadet Puigdemont der Separatistenbewegung. Seine Flucht aus Katalonien sieht einfach nur feige aus. Sie erweckt den Eindruck, dass hier ein Politiker zunächst hunderttausende Menschen für ein Projekt mobilisiert, sie dazu bringt, sich zu engagieren und große Risiken einzugehen und sich dann aus dem Staub macht, sobald er Verantwortung für sein Handeln übernehmen soll. Am Tag, an dem die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhebt. Bei einer Routinekontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung. Das nützt nur der anderen Seite der Zentralregierung in Madrid. Wenn man die Unabhängigkeit erklärt, bleibt man am besten bei seinem Volk, hat der belgische Vizepremier Chris Peters gesagt. Puigdemont lässt das Volk alleine. Allem voran die Bürger, die am Referendumstag die Drecksarbeit für ihn erledigt haben. Ganz normale Menschen, die sich den spanischen Polizisten entgegengestellt haben, die geknüppelt wurden oder sogar ein paar Gummigeschosse eingesteckt haben, um die Wahllokale zu beschützen, wie sie sagten, für die große Sache. Umso bizarrer klingt es, wenn Puigdemont seinen Abgang damit begründet, er könne nur außerhalb Kataloniens in Freiheit und Sicherheit agieren. Wer sollte einem entmachteten Politiker, der sich am Samstag noch in einer Tour der Öffentlichkeit zeigte, der noch Kaffee trank und Oliven aß in Girona, nach dem Leben trachten? Und um seine Freiheit muss Puigdemont so schnell auch nicht fürchten. Die Staatsanwaltschaft hat bei der Anklage gegen ihn und seinen Vize Oriol Junqueras explizit zuerst einmal keine Verhaftung angeordnet. Sie bestellte die beiden Politiker zunächst nur ein. Hier laufen Tag und Nacht sogenannte Talkshows in den Fernsehkanälen. Und da gab es gestern eine sehr, sehr interessante Frage und ein sehr interessantes Thema. Da hieß es, was wäre passiert, wenn Puigdemont nicht geflohen wäre und hätte in Belgien seine Show abgezogen? Es gibt viele Analysten, die sind der festen Überzeugung, dass dann niemand von der abgesetzten Generalitat, Landesautonomieregierung, ins Gefängnis bzw. in U-Haft gekommen wäre, sondern man hätte sie vorgeladen, hätte sie danach aber auf freiem Fuß gesetzt mit einer sehr harten Kaution. Durch die Flucht soll, und das sagen viele Analysten, Puigdemont erst die Verhaftungen ausgelöst haben. Aber so klar ist das nicht. Jordi Sanchez und Jordi Cuixart, die Anführer der beiden wichtigsten separatistischen Bürgerbewegungen, wussten vor 2 Wochen genau, dass ihnen Untersuchungshaft bevorsteht. Sie sind aber nicht geflohen, sondern haben Videos gedreht und ihre Anhänger aufgefordert, weiter zu kämpfen. Und auch Oriol Junqueras zeigte keine Anstalten, Katalonien zu verlassen. Im Gegenteil, er plant, bei den Neuwahlen wieder anzutreten. Nun ist er gestern ebenfalls ins Gefängnis gekommen. Er sitzt in einem Madrider Gefängnis zusammen mit anderen aus seiner Regierung, aus seiner abgesetzten Regierung. Dann gab es natürlich auch riesige Unruhe im Netz, weil ein paar Polizisten ein paar abschätzige Kommentare über ihn gemacht haben. Die haben zum Beispiel gesagt, dass der Dicke oder der Bär ist nun gefesselt im Polizeiwagen und er wird wahrscheinlich auf allen Vieren ins Gefängnis kriechen müssen. Das Massenmedium. Mach das Massenmedium. Mach das. Diese gemeinen, leicht ins Dreckige spielenden Kommentare, die Polizisten gemacht haben. Jemand hat da wohl mit einem Handy oder mit einem Richtmikrofon abgehört, was die da so sagen, hat das veröffentlicht, das ist in allen Netzwerken und die Leute regen sich natürlich furchtbar wieder auf über die faschistoide spanische Polizei. Das ist hier schon ein Klassiker. Aber es nützt nichts. Die Dinge sind, wie die Dinge sind. Puigdemont fordert Garantien für ein faires Verfahren als Bedingung für seine Rückkehr. Das klingt natürlich, als wäre Spanien kein moderner Rechtsstaat, als gehe es noch zu wie in den finstersten Zeiten der Franco-Diktatur. Tatsächlich ist Spanien laut dem Democracy Index des Londoner Economist eine von weltweit nur 24 sogenannten vollständigen Demokratien. Nun ja, die Kommunist und vollständige Demokratien, wenn Werner jetzt hier wäre, gäbe es genug Zündstoff, um darüber auch wieder zu reden und zu diskutieren. Das ist natürlich eine formale Demokratie, das wissen wir. Und unsere Demokratien sind Demokratien auf dem Papier mit ihren Ritualen. Aber wer die Fundamente der Klassengesellschaft und der Klassenherrschaft antastet, der wird schnell fertig gemacht von dieser herrlichen Demokratie. Das haben wir auch oft genug gesehen und hier im Niemandsland geschildert und erzählt. Gut, kein Zweifel. Es gibt in diesem spanischen Staat starke Verflechtungen zwischen Politik und Justiz. Aber die internationale Öffentlichkeit wird den Prozess gegen Puigdemont und Junqueras sehr genau beäugen. Allein das macht Mauscheleien unwahrscheinlich. Außerdem ist eine Verurteilung wegen Rebellion alles andere als sicher. Denn Puigdemont und Co. haben nie zu Gewalt aufgerufen, sondern immer nur zu friedlichem Protest. Ihr Pazifismus hat der Unabhängigkeitsbewegung zu Recht viele Sympathien eingebracht. Das muss man sagen. In Brüssel will Puigdemont nun sichtbar machen, so sagt er selber, dass es ein Problem mit Katalonien gibt. Dieses können die Eurokraten schon seit Wochen nicht mehr übersehen. Und man kann sie mit Fug und Recht für ihre Passivität und einseitige Unterstützung der kompromisslosen Madrider Regierung anprangern. Doch Puigdemont hat in Brüssel keine offenen Türen gefunden und er wird sie auch in Zukunft nicht finden. Er ist offensichtlich eine persona non grata. Nach seiner Entmachtung erst recht. Sogar die flämischen Separatisten der belgischen rechten Partei NVA legen großen Wert darauf, dass sie selbst nicht den Katalanen und seine Gefolgschaft ins Land eingeladen haben. Wie ist es doch dem großen Ränkespieler gelungen? Also, Asyl will Puigdemont nach eigenen Worten in Belgien nicht beantragen. Am Montag klang das aus seinem Umfeld noch nicht so sicher. Aber mittlerweile könnte der Politiker erfahren haben, dass er so gut wie chancenlos wäre. Denn Belgien hat seit Jahren keinen einzigen Asylantrag eines EU-Bürgers genehmigt. Hierfür nötig wäre die Gefahr schwerer Menschenrechtsverletzungen. Und die sind bei aller Sympathie für die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in Spanien bislang nicht bekannt. Früher oder später wird Puigdemont zurück müssen. Er hat dieselben Rechte wie jeder europäische Bürger, nicht mehr und nicht weniger, sagt Belgiens Premier Charles Michel. Nun ja, der Haftbefehl ist ausgestellt. Irgendwann wird Puigdemont also hier landen und dann zu seinen Kumpanen oder Spießgesellen oder Ex-Regierungsmitgliedern ins Gefängnis müssen. So traurig und so böse sieht es hier mittlerweile in Barcelona aus. Berlin. Rund 1000 Menschen sind am Samstagnachmittag durch Berlin, Neukölln und Kreuzberg gezogen, um mehr Sensibilität im Umgang mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren mussten, einzufordern. Die Aktion bezog sich auf die MeToo-Online-Kampagne, bei der Betroffene seit Wochen ihre persönlichen Erlebnisse bekannt machen und um Solidarität werben. Rednerinnen und Redner der feministischen Demo erklärten, dass entsprechende Grenzverletzungen kein privates Problem seien, sondern Resultate einer patriarchalisch und sexistisch verfassten Gesellschaft. Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Verhaftung zweier mutmaßlicher Mitglieder von Euskadi da Askatasuna ETA in der Nacht zu Sonnabend bestätigt. Gegen einen 37-Jährigen liegt demnach ein europäischer Haftbefehl vor, wegen terroristisch motivierter Sachbeschädigungen in Spanien. Es geht um Anschläge auf Banken und Bahnstrecken im Jahr 2007. Einem 29-Jährigen werde die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zwecks Begehung von Terrorakten in Frankreich 2011-2012 vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen demnächst an Spanien bzw. Frankreich ausgeliefert werden. Kurz nach der Festnahme am Freitag hatte der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido per Kurznachrichtendienst Twitter die Verhaftung in Berlin unter Mitwirkung der von Madrid kontrollierten Staatspolizeitruppe Guardia Civil bekannt gegeben. Reich sein ist schön. Es gibt eine Vermögensstudie, die sagt, es gibt 1542 Milliardäre weltweit, die besitzen ein Gesamtvermögen von rund, Achtung, 6000 Milliarden US-Dollar. Die USA verlieren mittlerweile ihren Spitzenplatz. An wen wohl? Milliardäre sind eine seltene Spezies und genau weiß niemand, wer tatsächlich alles zu dieser Gruppe gehört. Bekannt ist, dass es immer mehr Personen werden, denen ein Vermögen von mindestens einer Milliarde US-Dollar zuzurechnen ist und dass deren gehorteter Reichtum wächst. Der Schweizer Bankkonzern UBS und die international agierende Prüf- und Beratungsgesellschaft PwC haben am Donnerstag Ergebnisse einer einschlägigen Studie publik gemacht und die hat es in sich. Demnach wuchs das Gesamtvermögen der insgesamt 1542 Superreichen im vergangenen Jahr um 17% auf 6 Billionen Dollar an. Das entspricht in etwa der aktuellen nominellen Jahreswirtschaftsleistung von Brasilien, Kanada, Russland und Südkorea zusammen, also dem Bruttoinlandsprodukt, der auf der IWF-Liste der wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt auf Platz 9 bis 12 rangierenden Länder. Das heißt, wenn diese Leute ein Land wären, dann wären sie an 9. Stelle im internationalen Nationenranking. Auch wenn der Vergleich zwischen Vermögen und Wirtschaftsleistung natürlich hinkt. Das BIP ganz Afrikas erreicht nach aktuellen Schätzungen nicht einmal die Hälfte jener 6 Billionen Dollar, die die 1542 Figuren, Privatfiguren, Individuen, Subjekte besitzen. Nach wie vor stellt die Finanz-, Digital- und Militärsupermacht USA einen beachtlichen Teil der Milliardäre, 563 davon verorteten UBS PwC im Land vom Alphabet, Apple und Amazon. Selbstverständlich tummeln sich die Gründer und Haupteigner jener in historisch kurzer Zeit emporgeschossenen Megakonzerne in der Spitzengruppe des Rankings. Sergey Brin, Lawrence, Larry Page, beide Alphabet Google und Amazon Diktator Jeffrey Jeff Bezos. Letzterer ist laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes, das seine aktuelle Schätzung einige Tage zuvor veröffentlicht hatte, inzwischen nach Microsoft-Gründer William Bill Gates zweitreichster US-Amerikaner. An hervorragender Stelle, erwähnenswert, fanden UBS und PwC in der Studie den Aufstieg Asiens. Auf dem bei weitem bevölkerungsreichsten Kontinent habe sich das Milliardärswachstum rasant beschleunigt und die Zahl der dortigen, in Englisch Billionaires, genannten mit 637 Personen, jene der USA erstmals überboten. Im Schnitt sei dort alle zwei Tage ein Milliardär created worden. In China werden der Studie zufolge immerhin 318 Milliardäre vermutet. Das dürfte eine Zahl sein, die in den offiziellen Dokumenten des kürzlich beendeten Parteitags der KP Chinas keine Erwähnung gefunden haben. Das wäre nämlich völlig unangenehm für eine kommunistische Partei, 318 private Individuen als Milliardäre auf ihrem Parteitag beklatschen zu müssen. Europa beherbergt dem Report zufolge 342 dieser Dollar-Oligarchen, 117 davon in Deutschland. 117 immerhin, naja. Im Gegensatz zu Asien seien hier deutlich mehr Erben, das heißt die Leute kriegen das Geld von ihren Eltern, als vermeintliche Self-Made-Men zu finden, heißt es. Verklickert wird zugleich die alte Mär, dass es Milliardäre gäbe, die sich ihr Vermögen selbst erarbeitet hätten. Die Definition von Arbeit dürfte in diesem Zusammenhang eher eine Kategorie aus Krimis und Thrillern sein. Wer Milliarden besitzt, kann nie ruhig schlafen, behauptet der Volksmund. Denn was nicht wächst und vermehrt wird, vergeht. Vielleicht soll man das so verstehen, dass Villen, Paläste, Golfplätze, Megajachten, Schmuck und Glamour eher Kostenfaktoren statt Einnahmequellen seien. Und um diese Spielzeuge behalten zu können, muss auch der gemeine Milliardär Geld wieder Kapital werden lassen und als Investor agieren. Für viele ist das überhaupt kein Problem. Allein die beiden Erben Stefan Quandt und Susanne Klatten hatten 2017 von BMW mehr als 1 Milliarde Euro an Dividende zu erwarten. Der Autobauer, der zu fast 50% den beiden gehört, hatte für das Vorjahr 6,9 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sollte davon ein Drittel an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Das Schöne daran, während für Millioneneinnahmen einzelner Personen der Einkommensteuerhöchstsatz von 44,3% inklusive Soli-Zuschlag greift, gelten Dividenden als Einkünfte aus Kapitalerträgen und unterliegen der deutlich günstigeren Abgeltungssteuer von 25% plus Soli. Tja, Begründung? Das Geld sei ja schließlich vom Konzern schon einmal versteuert worden. Man sieht, superreich sein kann durchaus Freude machen und es steht nicht zu befürchten, dass die Betroffenen demnächst Gefahr laufen zu verarmen. Und nicht zu vergessen, 1542 Superreiche, geschätzt ein Viertel mehr, denn die Studie umfasst laut UBS PwC oder UBS PwC nur gut drei Viertel des weltweiten Vermögens von Milliardären, brauchen Anlegeplätze für ihre flüssigen Mittel, die auch sicher vor dem Fiskus sind. 25% hin oder her. Insofern ist es verwunderlich, dass Großbritannien lediglich 55 Milliardäre beherbergen soll. Denn unter den mutmaßlich wichtigsten 15 Steueroasen dieser Welt liegen immerhin 6 Cayman-Inseln, Bermuda, Bahamas, British Virgin Islands, Barbados, Jersey auf britischem Hoheitsgebiet bzw. stehen unter starkem britischen Einfluss. alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüchel, komm dann mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanz mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht fair. Wir tanzen Adolf Hinkel. Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schiedel drüber. Und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus. Und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus. Und unter Anarchie. 1, 2, 3, 4. Kamerad, komm an mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Deutsches Volk, komm an mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht schwer. Wir hüpfen und wir singen. Wir fallen und erheben. Wir geben oder nehmen. Amerikaner Freunde und deutscher Kamerad. Wir tanzen gut zusammen. Wir tanzen nach Bagdad. Desde Concepción, Chile, un saludo a la hermosa Radio Contrabanda 94.1 de Barcelona. Programa Niemands Land, que fomenta la amistad entre los pueblos. Contrabanda 91.4 para Barcelona. Die letzte halbe Stunde im Niemandsland ist schon längst angebrochen. Ein paar Musik, Neuvorstellungen. Die Gruppe Chor, das schreibt man C-O-R, hat ein Album rausgebracht, das nennt sich Leitkultur. Dieser Begriff ist ja leider ein bisschen rechts besetzt. Leitkultur, das ist immer das Deutsche, das die Ausländer respektieren sollen und solche Geschichten. Nun ja, das wird umstritten und sehr heftig diskutiert, ständig. Diese Initiativen einer Leitkultur kommen meistens von rechts, aber hier kommt eine Initiative der Leitkultur von links mit einer doch recht interessanten Musik. Chor beleuchten die Grauzone zwischen Gesellschaft und Individuum. Rügener Trashrock mit Herz und Verstand, jawohl. Auf ihrem neuen Album Leitkultur deuten Chor das in populistischer Absicht implementierte Unwort um und schreiben ihm als neue Bedeutung das Ideal einer Menschheit ein, die nach Frieden strebt. Aber nicht nur das. Das Quartett Viersinds zeigt sich auch weiterhin zutiefst kultur- und kapitalismuskritisch und erinnert in den düstersten Momenten des Albums mit künstlerischen Anklängen an Kreator, Henry Rollins bzw. Black Flag und Motorhead, an den Kulturpessimismus des US-amerikanischen Schriftstellers John Zerzan, gleitet aber trotzdem nie in schlichte Misanthropie ab. So, genug der Beschreibung. Hören wir einmal das Lied Leitkultur von dieser Gruppe Chor. Das offizielle Video hier im Niemandsland. Meine Damen und Herren, Leitkultur Chor. Auf der Suche nach dem Sinn, den König spielt. Von den niederen Instinkten habt ihr euch verirrt. Stolpert mit uns auf. Dem Hetzer hinterher, die Faust ist euer Gruß. Bei Fuß steht das Gewehr. Das Maßspiel ist schon rausgekramt aus Opas alter Kiste. Von Parolen aufgesteckt, voller Machtgelüste. Ihr wollt eine Leitkultur, wir bieten euch unsere Hand. Viele werden gerecht und alle sind im Untertan. Ihr wollt eine Leitkultur, wir bieten euch unsere Hand. Sich dann damit rüsten, haben viele fette Jahre ohne zu verbracht. Jahr für Jahr im Glück gelebt, das Herz sich wohl verrückt gemacht. Und statt sich zu begnügen, zu erhalten, zu verbessern, juckt ihnen das Fell und sie fetzen ihre Messer. Ihr wollt eine Leitkultur, wir bieten euch unsere an. Frieden ist gerecht und alle sind im Untertan. Ihr wollt eine Leitkultur, wir bieten euch unsere an. Von Hunger, Not und Elend spricht von Folter, Mord und Standgericht. Davon, was die Brüder fielen, wie es ist, den Vater zu verlieren. Die Mutter auf den Knien zu sehen und Gnade für das Leben flehend. Alles so weit weg, begraben unter Wohlstandsspeck. Die deutlich herauszuhörenden Texte von Sänger Friedemann sind zwar nüchtern brutal ehrliche Zustandsbeschreibungen von Gesellschaft, Individuum und der zerstörerischen Grauzone zwischen ihnen, lassen aber die Hoffnung nie so ganz fahren. Über die Chance auf den Anbruch einer neuen, besseren Zeit für das Leben auf diesem Planeten wird man sich auch dann noch freuen, wenn man diesen selbst wohl nicht mehr miterlebt. Aber immerhin durchschaut hat, inwieweit man ein Teil des Problems war. An so mancher Stelle von Leitkultur kommt der Hörer jedenfalls nicht umhin, die eigene Lebensweise kritisch zu hinterfragen und einzuräumen, dass der alltäglich gewordene Rückzug ins Private und die Aufrechterhaltung von Behaglichkeit, also genau jene Dinge, die man einst den eigenen Eltern vorwarf, zu Ignoranz und Fatalismus geführt haben. Zweite Musik-Neuvorstellung in diesem Niemandsland betrifft den Liedermacher Giesbert zu Kniphausen. Lustiger Name, das wissen wir schon lange. Es gibt Musik, da merkt man gleich, dass sie für ein großes Publikum geschrieben wurde, schreibt der Spiegel zu diesem neuen Album. Bei Giesbert zu Kniphausen verhält es sich umgekehrt. Sein neues Album Das Licht dieser Welt klingt eher danach, als wäre es ihm egal, wer es hört. Da sitzt ein Mann, Ende 30, im warmen Bauch einer Kneipe, singt konzentriert seine Geschichten von einsamen Vätern und verliebten Jungs. Sogar die Refrains sind kratzige Wortstaffetten. Nun ist das Genre des traurigen Gitarrenmannes, der mehr Probleme als Lösungen kennt, oft nicht leicht zu ertragen. Bei Kniphausen ist das anders, weil es ihm gelingt, mit eigenwilligen Bildern und einer zauderhaften Sprache Erzählungen zu schaffen. Zauderhaft, Achtung, nicht zauberhaft. Erzählungen zu schaffen, die mehr Lyrik als Hitparade sind. Kreisen die ersten beiden Alben noch um die Befindlichkeiten junger Großstädter, hat Kniphausen in seinen neuen Liedern die Perspektive erweitert. Jetzt streift er mit wachen Augen durch Straßen und Wälder, trifft Menschen am Anfang und am Ende ihres Lebens und schreibt dem Alltag seine Untertitel. Okay, hören wir das Lied von Giesbert zu Kniphausen. Es heißt Niemand. Und fragst mich, kommst du mit? Ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja, ja, ich will. Also geht's runter durchs Treppenhaus, rein ins Auto und drauf auf die Autobahn. Ich frag dich, wohin wir fahren, du drehst das Radio an und bleibst still. Dass du nicht zu fassen bekommst. Doch es ist da und scheint, wohin auch immer du gehst, es scheint. Solange du lebst, es scheint. Und in allem, was du tust, es scheint. Für dich, für dich, für dich. Manchmal schaust du in dich rein, wie das Kind in einen Brunnen, und du siehst den Boden nicht. Also wirfst du eine Münze, wartest auf den Aufprall und lachst. Ja, du du das auch? Man blickt in den Spiegel und denkt, man müsste so vieles sein. Und es dauert lang, bis man lernt, ein Niemand zu sein. Tief in dir brennt ein Licht, das du nicht, zu fassen bekommst. Doch es ist da und scheint, wohin auch immer du gehst, es scheint, solange du lebst, es scheint. Was du tust, es scheint, und kein königliches Wort, kein Teufel, kein Gott, kein System und kein Song werden dir je erklären, woher es kommt. In einem Wirbel aus Staub, unter Wolken. Ja, sehr schöne Klänge von Herrn Giesbert zu Kniephausen. Untertitel für das Leben und den Alltag. Auch die bisher eher einfach gehaltene Gitarrenmusik, wie man hört, ist diesmal mit Klavierbegleitung, Trompeten und Synthesizer musikalisch breiter als zuvor. Und immer, wenn man denkt, jetzt hat er sich doch endgültig in seiner Melancholie verloren, singt Kniephausen selbst spöttisch Zeilen wie: Willst du eine verlorene Seele sein, obwohl du ahnst, damit bist du nicht allein? Vielleicht macht er doch Musik für ein großes Publikum, die man aber am besten alleine hört. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland 91.4 FM. Kontrabanda. Aus einer verrückten, zerrissenen, grotesken, kafkaesken, surrealen Stadt. Eine Stadt, die angeblich drei Regierungen hat. Eine republikanische im Exil oder im Halbexil oder im nicht definierten Exil. Ein Teil davon im Gefängnis. Eine Zwangsregierung von Madrid eingesetzt. Und eine Stadtregierung, die ebenfalls indirekt interveniert wurde durch das Zwangsmaßnahmenpaket aus Madrid. Unhaltbare Zustände in dieser Stadt. Die Leute sind aufgebracht, viele Leute sind wütend und viele Leute wissen und ahnen. Und naja, mein Gott, auch die Linke, wir wissen und ahnen, dass es bei diesen Zwangsmaßnahmen zwangsläufig irgendwann auch gegen alles geht, was gegen diese Ungerechtigkeiten rebelliert. Also auch gegen die Linke. Man hat da die Linke tief mit reingezogen, gespalten und nun müssen wir sehen, wie wir aus diesem ganzen Schlamassel wieder rauskommen. Kino will ich heute einmal etwas Lustiges bringen. Und zwar habe ich mir gedacht, wie wär's denn mal mit einer Kinoparodie? Der Panzer aus Pappe, die Gewehre aus Holz. Das sind die Requisiten für Martin Scorseses neuesten Hollywood-Streifen. Liebling, ich habe die Ukraine geschrumpft. Eine Actionkomödie um einen durchgeknallten russischen Präsidenten. Someone who Er ist einer, der dem alten Sowjetreich hinterhertrauert und sich die Krim unter Nagel reißen will. Das Drehbuch habe ich übrigens schon 82 für De Niro geschrieben. Letztes Jahr habe ich es bei ihm auf dem Klo wiedergefunden. Die Rolle des Bösewichts hätte man nicht besser besetzen können. Der Charaktermime Ivan Brachmanovic, bekannt aus Brokeback Mountain und Ein Hund namens Beethoven. Ich spiele den typisch bekloppten Russen, wie sich Hollywood ihn vorstellt. Eiskalt, größenwahnsinnig, selbstverliebt. Ich habe mich auf die Rolle vorbereitet, indem ich mir wochenlang Testosteron direkt ins Hirn gespritzt habe. Die Story ist haarsträubend. Auf einmal wird die Krim von tausenden Bewaffneten besetzt. Die sprechen Russisch und sehen aus wie russische Soldaten. Trotzdem weiß keiner so genau, wo sie herkommen. Auch der russische Präsident stellt sich doof. Ich glaube, die witzigste Szene ist die Pressekonferenz. Das russische Schlitzohr behauptet allen Ernstes, dass er mit der Besetzung der Krim nichts zu tun hat. Wir brauchten 43 Takes, bis die Dolmetscherin nicht mehr zu lachen anfing. Aber am Ende ist die Szene richtig gut geworden. Gehen Sie in ein Geschäft, da können Sie alle Arten von Uniformen kaufen. Auf der Krim, das sind keine Russen, sondern einheimische Verbände zur Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung. Das ist so dumm, das wollte ich erst gar nicht spielen. Aber zum Glück hatten wir genug zu saufen am Set. Besonders spannend ist der Film leider nicht, denn Bösewicht Putin hat allzu leichtes Spiel. Seine Gegner allesamt Waschlappen. Etwa der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, gespielt von Peter Pansen. Hier zeigt der Film das Klischee eines Europapolitikers. Viel Gelaber, nichts dahinter. Das Extra-3-Fazit... Scorsese präsentiert dem Zuschauer ein aufwendig produziertes kaltes Kriegsszenario. Aber wer will sowas heute noch sehen? Wir sind eins. ARD. Überfließender Himmel, Verschwende der Sterne, Prachten über der Kümmernis. Statt in die Kissen, weine hinauf. Hier, an dem Weinenden schon, an dem endenden Antlitz, um sich greifend, beginnt der hinreißende Weltraum. Wer unterbricht, wenn du dorthin drängst, die Strömung? Keiner. Es sei denn, dass du plötzlich ringst mit der gewaltigen Richtung jener Gestirne nach dir. Das Dunkel der Erde und wieder Aufschau. Wieder. Leicht und gesichtlos lehnt sich von oben Tiefe dir an. Das gelöste, nachtenthaltene Gesicht gibt dem deinigen Raum. Das Dunkel der Erde und wieder Aufschau. Wieder. Leicht und gesichtlos lehnt sich von oben Tiefe dir an. Das gelöste, nachtenthaltene Gesicht gibt dem deinigen Raum. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Zum Schluss eine ganz schnelle Filmvorstellung. Flucht in Sepia. Django Reinhardts Lebensgeschichte als rührendes Erzählkino. Mein Name ist Django. Django, ein Leben für die Musik. Im Jahr 1943 versuchte der auch bei den deutschen Besatzern beliebte Jazzgitarrist Jean Django Reinhardt mitsamt Familie aus Paris in die Schweiz zu fliehen. Als Angehöriger des fahrenden Volkes, wie das damals hieß, der Sinti, musste er befürchten, trotz seiner Berühmtheit dem rassistischen Verfolgungswahn der Nazis zum Opfer zu fallen. Diese historisch belegte Epoche aus Reinhards Leben nutzt Etienne Comart in seinem Debütfilm als Regisseur, als Drehbuchautor und Produzent, spielt er seit den frühen 90er Jahren in der französischen Filmbranche eine gewichtige Rolle, für die Darstellung der sukzessiven Politisierung eines bis dahin nur an Glücksspiel, Frauen und der eigenen Karriere interessierten Musikers. Dass Reinhard an der Schweizer Grenze abgewiesen wurde und nur mit sehr viel Glück die Befreiung von Paris erleben konnte, ist nicht Teil der Erzählung dieses Films. Reda Kateb beeindruckt in der Hauptrolle durch sein verhaltenes, gar sprödes Spiel. Doch konventionelle Dramaturgie mitsamt dem unweigerlichen Kulminationspunkt am Beginn des letzten Filmdrittels und eine fragwürdige Ästhetik, die den Kinobildern selbst da noch eine sepia-bräunliche Viragisierung aufzwingt, wo man wirklich keinen Shabby-Chic erwarten sollte, verweisen nicht allein auf die Grenze eines auf exemplarische Schicksale konzentrierten und auf bloße Rührung abzielenden Erzählkinos. Sie forcieren unweigerlich dessen Scheitern angesichts der Wucht der Schuld gegenüber zig Millionen Verfolgten der Nazi-Herrschaft. Django, der Film. Bilden Sie sich selber ein Urteil. Ich verabschiede mich. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, fürs Zuhören. Das war's für heute im Niemandsland. Ein wunderschönes Wochenende. Viel Glück, viel Spaß. Werden Sie glücklich. Tschüss. Ich bin Musiker. Ich mache Musik. Das kann ich am besten. Seit es keinen amerikanischen Jazzman Paris gibt, bin ich der King of Swing. Du hast einen Namen, oder? Oh ja, und was für ein? Mein Name ist Django. Wer ist dieser Clown? Das ist Hitler. So ein idiotischer Schnurrbart. Idiotisch, ja. Nicht so wie deiner. Darf ich vorstellen, Oberleutnant Dietrich Schulz-Köhn, unser Dr. Jazz. Goebbels will, dass sie in Berlin spielen. Das mache ich nicht. Ohne die Unterstützung von Dr. Jazz sind wir erledigt. Sag ihnen einfach, Django will dieselbe Gage wie Clark Gable. Seit März wurden unzählige Zigeuner verhaftet. Wenn sie nicht gehorchen, werden sie ermordet. Das ist nicht mein Krieg. Django, du musst fliehen. Was die im Geheimen vorbereiten, ist grauenvoll. Django ist ein einzigartiger Musiker. Er wird noch viele wunderbare Stücke komponieren. Er ist mein Mann. Verschwinden Sie. Hör doch, wie schön das ist. Seit 2 Monaten warte ich hier. Wir sollten längst in der Schweiz sein. Ich sitze hier mit meiner Familie und warte darauf, über die Grenze zu kommen, und nichts geschieht. Ich habe genug von leeren Versprechungen. Wenn sie dich erwischen, werden sie dich töten. Verstehen Sie überhaupt was von Musik? Nein. Aber sie versteht mich. Contrabanda FM 91.4. Radio libre y no comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. Schockierende Nachrichten aus dem Ausland. Angela ist in Russland total unbeliebt. Was ist denn hier los, Frau Merkel? Ach, Schäuble, stellen Sie sich das vor. Die Russen haben mich nicht mehr lieb. Ich bin dem Ivan unsympathisch. Die Arbeiter- und Bauerntrampel können mich nicht riechen. Was haben die nur gegen Sie? Vielleicht mögen die Russen keine starken Frauen. Doch, aber nur als Kugelstoßerinnen. Raus! Angela holt sich Image-Tipps bei Wladimir Putin. Putin, wieso mögen deine Landsleute mich nicht? Sie denken, du bist schuld an ihrem Unglück. Warum? Weil ich habe ihnen gesagt.